Dankeschön. Kann ich ganz kurz fragen, Noah, es gibt keine Möglichkeit, dass ich das Bild von dort auf dem Computer sehe? Nein. Ist das schwierig oder? Ich sage nur ganz kurz ein paar einleitende Worte vielleicht. Und zwar zum einen, wir haben ja gerade das Vogelpanel gehört, wo es auch schon ganz viel um politische Diskurse gegangen ist, was immer sehr aufregend ist. Jetzt im Philosophie-Panel, zumindest bei mir mal, wird es zunächst mal wahrscheinlich ein bisschen trockener werden, ein bisschen philosophischer wieder. Und zwar, wir sitzen ja hier so, wie wir hier sitzen, sind wir nicht nur in der Sektion Logik vertreten, sondern eigentlich auch in der Sektion Ästhetik. Und wir haben uns ganz am Anfang mal überlegt, ob wir dieses Panel das Panel Ästhetik nennen sollen, haben wir dann aber nicht, aber bei mir ist ein kleiner Rest davon übergeblieben. Das heißt, ich werde über Philosophie sprechen, ich werde aber auch teilweise über ästhetische Theorie sprechen. Was ich machen möchte, ganz kurz mal zum Leitfaden, ist, dass ich von Lacans Bemerkungen zur Philosophie ausgehen möchte, einfach mal zu der Frage, was ist Philosophie für Lacan, dann mich ganz kurz dem philosophischen Text widmen möchte, auf den Lacan sehr viel Bezug nimmt, haben wir auch schon gehört, die Herr-Knecht-Dialektik, die Phänomenologie von Hegel. Und ich möchte das dann aber in eine bisschen andere Richtung weiterspinnen, nämlich zurück zur signifikanten Logik, beziehungsweise zurück einer Theorie der Lettre, zurück zur Buchstabentheorie. Und das mache ich mit Hilfe eines kleinen Umwegs über die ästhetische Theorie, nämlich über Hegels Philosophie der Kunst. Das ist im Großen und Ganzen der Ablauf. Das passt wunderbar für mich. Dankeschön. Also der Diskurs des Herrn, das Schreiben der Prosa als Leben, habe ich meinen Vortrag genannt. Ich möchte mal gleich mit einem Zitat von Lacan selbst beginnen, einem etwas längeren Zitat. Es gibt Strukturen, um das zu charakterisieren. Ja, und das ist leider jetzt schwarz, es tut mir sehr leid, ich wollte das in dem Corporate Design unseres Posters, unseres Plakats machen. Und habe nicht bedacht, dass das am Computer besser zu lesen ist, als dann mit Gegenlicht bei der Konferenz selbst. Aber ich lese die wichtigen Stellen gern die schwarzen, die jetzt praktisch ausgeschwärzt sind. Aber ich lese sie dann nicht so. Es gibt Strukturen, um das zu charakterisieren, was ablösbar ist von jenem in Form von, das heißt, was namens der fundamentalen Beziehung geschieht, die ich definiere als die eines Signifikanten zu einem anderen Signifikanten, woraus das Auftauchen dessen resultiert, was wir das Subjekt nennen. Es geht um das Subjekt. Namens des Signifikanten, der in diesem Fall so fungiert, dass er es, dieses Subjekt, bei einem anderen Signifikanten repräsentiert. So stellt Lacan das Programm des Seminars von 1969-70 vor. Die Artikulation jener fundamentalen Beziehung, die für die Konstitution und die Begehrensausrichtung des Subjekts verantwortlich ist und die ein signifikanter logischer Effekt ist. Klar ist auch, dieses Seminar hat die Subjekt- und Begehrenskonstitution zum Thema. Wir haben davon schon ein bisschen gehört heute. Lacan geht hier vom Diskurs aus und damit von jener Bewegung, von einem Prozess. Dass der Prozess der Subjektkonstitution kein einfaches Ineinanderverhaken von Signifikanten als Teil einer Signifikantenkette ist, sondern ein beständiges Vernehmen, kennen wir schon aus anderen Texten von Lacan. Doch hier wird nun aus der Zweiheit von Metonymie und Metapher, beziehungsweise aus der Dreiheit von realen, symbolischen und imaginären, ein Geviert. Vier Diskurstypen. Herr, Hysterica, Universität, Psychoanalyse. Diese vier Positionen, diese vier Sprech- oder Begehrenspositionen bestimmen, wo und wie man sich innerhalb des Diskurses situiert, das heißt, wie man begehrt. Der Diskurs des Herrn ist für dieses Seminar namensgebend. Ich zitiere Lacan. Über die Psychoanalyse verkehrt herum, à l'envers, zu sprechen, bedeutet, über den Herrndiskurs zu sprechen. Hier wieder ausgeschwärzt. Herrndiskurs und Diskurs des Analytikers befinden sich an zwei Enden des Spektrums. Komplettiert werden sie auf der einen Seite durch den Diskurs der Universität und auf der anderen Seite durch den Hysteriker. Man könnte an dieser Stelle natürlich fragen, und das möchte ich auch tun, welcher Diskurs vom Lacan-Seminar selbst zuzuordnen ist. Es entsteht, wie wir schon gehört haben, in Auseinandersetzung mit Studierenden zur Zeit der Studentenrevolution. Er spricht keineswegs nur vor Analytikern, er spricht auch in einem wissenschaftlichen Setting, er spricht vor Philosophen und ich meine, dass seine Überlegungen auch und vor allem in diesem Seminar philosophischer Natur sind. Der analytische Diskurs funktioniert anders. Während der philosophische Diskurs Einheit stiftet und ein Zentrum oder System bildet, ist der psychoanalytische Diskurs disjunkt, auf Pausen, Brüche und Alternativen in dieser Einheit hörend. In seinen späten Seminaren wird Lacan allerdings den Versuch unternehmen, Herrndiskurs und analytischen Diskurs zugleich zu sprechen, miteinander zu vernehmen, also wegzugehen vom Konzept der anderen Seite, Lambert, und hin zu einem Verständnis dieser Relation als der eines Möbiusbandes, die Einheit und die Grenzen dieser Einheit zugleich zu sprechen. Ich habe gesagt, dass Lacans Diskurs ein philosophischer ist. Was aber bedeutet Philosophie in diesem Zusammenhang? Für ihn ist Philosophie das, das vom Herrndiskurs spricht. So sagt er, der Diskurs des Herrn, dass die Philosophie von nichts anderem spricht als davon. Umgekehrt ist es aber gerade auch der Diskurs des Herrn, der die Philosophie überhaupt erst ermöglicht. So sagt er, noch ehe sie, das heißt die Philosophie davon spricht, das heißt noch ehe sie ihn bei seinem Namen nennt, war es bereits offensichtlich, dass auf der Ebene des Diskurses des Herrn etwas erschienen war, das uns, was den Diskurs betrifft, was den Diskurs angeht, betrifft und das sich Philosophie nennt. Anders gesagt, es passiert also etwas, das die Philosophie auf den Plan ruft, und Philosophie bedeutet, über dieses Etwas, dieses Ereignis zu sprechen, das heißt, es sprachlich zu realisieren, ins Symbolische einzuschreiben und damit überhaupt erst hervorzubringen. Hier tun sich nun die zwei Fragen auf, die mich in meinem Vortrag beschäftigen. Was ist das für ein Ereignis, das Ereignis der Philosophie oder das die Philosophie ermöglicht, von dem Lacan hier spricht? Und was muss Philosophie sein, um adäquat Zeugnis davon ablegen zu können? Zunächst zu der Art dieses Ereignisses. Es ist, wie Lacan sagt, dies: der Diebstahl, der Raub, der Entzug des Wissens, die am Sklaventum begangen werden durch die Operation des Herrn. Die Bezeichnung Herr und Sklave bzw. Herr und Knecht, die Lacan in diesem Seminar vorzugsweise benutzt, sind natürlich in Anschluss an Hegels Herr-Knecht-Dialektik zu verstehen. Signifikantenlogisch gefasst, und darüber haben wir auch schon ein bisschen gesprochen, ist das gleichbedeutend mit S1 und S2, der Herr und das Wissen. Man könnte dementsprechend also auch sagen, dass das Ereignis, um das es sich hier handelt, das Ereignis des Buchstaben, der Lettre, als Produktion einer Kette von Signifikanten ist. Oder anders, was gestohlen wird, ist die flache Hierarchie der Signifikanten. Die flache metonymische Signifikantenkette wird abgesteckt. Wissen wird produziert, und zwar als ein sprachlich vermitteltes. Philosophie ist, so denke ich, in Lacans Auffassung demnach zweierlei. Sie ist die Bewegung zwischen Hysterie und Herr. Damit meine ich zwischen Symptom, also ein Wissen, Moment, bin ich schon voll? Ja, hier. Sie ist die Bewegung, das Kurre, zwischen Hysterie und Herr. Damit meine ich zwischen Symptom, also ein Wissen davon, dass es etwas gibt, das nicht im Symbolischen aufgehoben ist, das nicht dem Herrn untersteht, und dem Herr als der Produktion einer neuen Einheit. Philosophie ist aber auch jene Disziplin, die von diesem Diskurs, von diesem Diskurere, von dieser Bewegung überhaupt auch spricht. Damit ist sie aber jene Wissenschaft, die von den Rändern der Wissenschaft, also von den Bedingungen, deren Möglichkeit spricht. Das hat sie auch mit der Psychoanalyse gemein. Daher ist sie auch die andere Seite der Psychoanalyse. Die Psychoanalyse spricht aber nicht wirklich davon. Sie spricht vielmehr in den Lücken. Sie ist, wie zuvor schon erwähnt, eine andere Form des Sprechens, die auf Brüche, Pausen und Auslassungen hört. Eine Form des Sprechens, die davon zeugt, dass die Wahrheit sich eben nicht ganz sagen lässt. Die Philosophie als eine Freundin des Systems setzt sich darüber hinweg und produziert Einheit und spricht über die Bedingungen der Möglichkeit einer solchen Einheit, eines solchen Systems, beziehungsweise eine bestimmte Art von Philosophie tut das. Ich werde im zweiten Teil dann noch darauf zu sprechen kommen, dass Philosophie natürlich sowohl, also was Lacan meint, sowohl diese Einheit als auch die Grenze dieser Einheit dann auch wieder schreiben möchte. In Seminar 17 erscheint Hegel als der beste Vertreter dessen, was Lacan als Philosophie beschreibt. Ups. Der Philosoph Hegel, der, wie Lacan sagt, der Erhabenste, der Hysteriker ist. Hegel aber auch der sublime Repräsentant des Diskurses des Wissens, und zwar des universitären Wissens. Er verbindet die Produktion der Eins, der Einheit oder eines Systems mit dem Wissen, dass die Realisierung dieser Einheit, das Ganzsagen, das Ende im Sinne einer Auslöschung allen Wissens und Seins bedeuten würde. So liest Lacan zumindest Hegels Dialektik, beziehungsweise das hysterische Moment dieser Dialektik. Das hysterische Moment dieses Diskurses, wie er sagt. Er sagt, das absolute Wissen wäre schlicht und einfach die Abschaffung dieser Grenze. Mit Grenze ist hier die Grenze des Genießens als die Grundvoraussetzung unseres Seins gemeint. Wer auch immer den Text der Phänomenologie genau studiert, kann darüber keinerlei Zweifel haben, sagt er. Nun ist es aber generell so, dass diese Art der Argumentation gar nicht so unproblematisch ist, da die Phänomenologie von der zumindest traditionellen Hegel-Forschung keineswegs so gelesen wird, nämlich negativ dialektisch gelesen wird. Ich möchte jetzt allerdings vorschlagen, dass es einen anderen Text gibt, der diesen unendlichen Prozess von Produktion und Aufhebung der Grenze darstellt. Und damit meine ich Hegels Bemerkungen zur Kunst. Ich möchte im zweiten Teil meines Vortrags gerne ein paar Bemerkungen dazu anschließen. Zum einen, weil ich denke, dass die von Lacan beschriebene unendlich dialektische Beziehung zwischen System und Grenze hier sehr deutlich erscheint. Zum anderen, weil ich es ausgesprochen interessant finde, dass Hegel in der Ästhetik diese Dialektik als eine zwischen Symbol und Buchstaben, also als eine Signifikantenlogische darlegt, oder Proto-Signifikantenlogische. Hegel sieht die Aufgabe der Kunst im Allgemeinen darin, uns, wie er sagt, dem unwahren Schein unserer natürlichen Existenz zu entreißen, um uns zu einem Höheren hinzuführen, in die Welt der Gedanken nämlich. Unwahrer Schein bedeutet hier, dass das Objekt als Gegebenes auftreten kann, also als eines, das tatsächlich so wäre, wie es erscheint, als eines, das absolut objektifizierbar wäre. als eines, das sich ganz sagen könnte. Als ein Objekt praktisch, das nicht perspektivisch wäre, das einfach absolut messbar wäre und kein Subjekt, kein betrachtendes Subjekt bräuchte. Im Gegensatz dazu meint Hegel, dass die Wirklichkeit nicht, wie er sagt, mit der Unmittelbarkeit des Empfindens und der äußeren Gegenstände, nicht in der Unmittelbarkeit des Empfindens und der äußeren Gegenstände zu suchen sei, nicht in Präsenz und absoluter und ursprünglich imaginierter Selbstidentität, sondern im Gegenteil. Er sagt, die wahrhafte Wirklichkeit liegt im Schein, beziehungsweise in jenem Medium, das diesen, wie er sagt, zur Weise ihrer Existenz habe. Und das ist die Kunst für ihn. Die Kunst wird damit im System Hegels zu einem Mittler zwischen Natur und Kultur, beziehungsweise zu Begriff und Natur. Es stellt sich demnach die Frage, was Kunst für Hegel ist. Zunächst lässt sich sagen, dass sie nicht die höchste Form ist, Wahrheit auszusprechen. Und der Grund dafür ist, dass sie sinnlich ist. Das Material, das ihr zur Verfügung steht, ist dem Sinnlichen verhaftet. Und dadurch ist sie in ihrem sinnlichen Sein in der Welt beschränkt und limitiert und sagt zwar eine Wahrheit und kann sie nur halb sagen. Um der in der Kunst immanente Wahrheit zu entfalten, muss sie ins Leben überführt werden, wie Hegel meint, muss sie aufgehoben werden, beziehungsweise muss sie in einen anderen Diskurs überführt werden. Diese Aufhebung der Kunst ins Leben ist jedoch, wie Hegel sagt, der Kunst keineswegs äußerlich, sondern begibt sich im Feld der Kunst selbst. Für Hegel realisiert sich diese Freiheit der Kunst genau in jenem Moment, in der die Kunst über sich selbst hinaustritt. Und dies geschieht laut ihm, er hat so eine Progression der Künste, die klassische, die symbolische und die romantische, die letzte ist die romantische, dies geschieht laut ihm in der romantischen Kunstform, deren Realisation oder deren bester Vertreter, deren Hauptvertreter die Poesie ist, laut Hegel. Denn hier, und das ist ganz entscheidend für ihn, wird das Symbol zum Buchstaben. Die Poesie ist die Kunst des Zeichens, geht aber über dieses Zeichen noch hinaus. Die Besonderheit des Zeichens ist, dass es, wie er sagt, keine Beziehung auf sich hat, sondern es hat nur Sinn als die gegebene Bedeutung. Das heißt, im Zeichen wird das Symbol arbiträr. Was das Symbol jedoch noch vom Buchstaben scheidet, ist die Tatsache, dass jedes Symbol sich noch selbst sagt, indem es anderes sagt. Ein Beispiel dafür ist der Löwe. Der Löwe ist ein Zeichen für Stärke, aber dass der Löwe Zeichen für Stärke ist damit verbunden, dass der Löwe ein starkes Tier ist. Das ist etwas anderes, als wenn ich mit Buchstaben der Löwe schreibe. Ja? In der romantischen Kunst ist das Zeichen aber nicht mehr Zeichen für etwas, also Löwe steht, das Bild des Löwen steht dann für Stärke, sondern es ist zum Buchstaben, zum bloßen Zeichen des Geistes herabgesetzt. Bloßes Zeichen des Geistes herabgesetzt, sagt Hegel. Damit ist der Geist nun endgültig dem rein sinnlichen Material entrissen. Und das ist, denke ich, auch das Ereignis, von dem unter anderem Lacan spricht, das Ereignis, in dem das Wissen vom Sklaven zum Herrenwissen wird, in dem das Feld abgesteppt wird. Ja? Und wir sehen hier, dass das zweierlei ist, nämlich das eine ist, es ist ein ästhetisches Ereignis, es ereignet sich im Feld der Ästhetik und diese Ästhetik ist mit einer Theorie des Buchstaben verbunden, beziehungsweise ist eine Theorie des Buchstaben, eine Theorie der Lettre. In diesem Ereignis wird der Geist frei in sich selbst, wie Hegel sagt, indem er nicht mehr länger das Zeichen Löwe Stärke und damit an die Unmittelbarkeit gekettet ist. Das Zeichen ist wertlos, sagt er, es ist gänzlich gleichgültig und damit wird es für Menschen zum einzigen und entscheidenden Bedeutenden. Denn über das Zeichen hat der Geist die bestimmende Macht. Er muss es denken, und er muss vis-à-vis dieses Zeichens Stellung beziehen. Er muss sich selbst als Subjekt implizieren. Er muss lesen. Indem das Zeichen zum bloßen Buchstaben verkommt, richtet dieser dem Imperativ an den Menschen seine Einbildungskraft zu gebrauchen und sich im Geist, im Denken über die bloß sinnliche Welt seines Seins zu erheben. Der Mensch wird damit urteilsfähig. Der Gegenstand ist nicht mehr wie zuvor noch äußerlich, sondern er ist in Vorstellung. Vorstellungen. Das Ereignis des Buchstaben ermöglicht es den Menschen damit erstmalig zu lesen und zu übersetzen, könnte man sagen. Und das ist beides im weitesten Sinne des Wortes zu verstehen. Nämlich lesen als das freie Spiel der Vorstellungskraft, Lesen ermöglicht es den Menschen, Welten im Kopf entstehen zu lassen, Fantasie zu gebrauchen. Wir können sagen, dass die Übersetzungskunst es den Menschen ermöglicht, aus einer fix gegebenen Umwelt Kontexte entstehen zu lassen, sich selbst zu implizieren in das Objekt, ja? Die Welt perspektivisch werden zu lassen, Bedeutungen zu verändern bzw. Bedeutungen überhaupt erstmal zu generieren. Weil nun der Mensch ein Sprachwesen ist und jede Kunst, aber jede Äußerung, jede Geste, jede Form menschlichen Handelns sprachlich vermittelt ist, das ist jetzt eine Grundannahme, die ich mit Lacan teile, und damit dem Buchstaben der Lettre verwandt ist, kann man sagen, dass die romantische Kunstform oder das, was Hegel mit der romantischen Kunstform beschreibt, eben diese Aufhebung der Kunst in sich selbst, ins Leben, zum Supplement von jeder Form von Erfahrung, von jeder Form von Kunst gemacht werden kann. Entschuldigung. Die dritte Kunst des Romantischen, die sich zur Objektivität in sich vollendet, gehört, also das ist jetzt ein Zitat von Hegel, Entschuldigung, die dritte Kunst des Romantischen, die sich zur Objektivität in sich vollendet, gehört zu allem und geht durch alle Kunstformen durch. Es gibt sich diese unendliche Ausdehnung. Jeder Kunstform, Entschuldigung, Tippfehler, jeder Kunstform hängt sie an, bildet sich in jeder aus, und zwar selbstständig für sich. Diese Kunstform wird damit ein ästhetisches Supplement jeglicher Form von Erfahrung. Die Kunst wird in die Welt aufgehoben und die Objektivität der Welt erhält einen ästhetischen Anker, eine ästhetische Verankerung. Die Produktion der Prosa, das ist das Leben. Ein Leben, das objektiv und faktisch gegeben erscheinen kann, weil es sein Supplement aufgehoben oder wir könnten auch sagen verdrängt hat. Hegel spricht von diesem unendlichen Diskurs zwischen Objektivität und deren ästhetischer Grenze, würde ich zumindest meinen. Der französische Philosoph und Psychoanalytiker Alain Jouranville meint zur Philosophie: Jeder Diskurs gibt sich aus als spekulatives Wissen, das auf eine Frage antwortet, und diese Frage ist grundsätzlich die Frage nach dem Sein. Für ihn ist also die Seinsfrage die einzig zulässige bzw. die letzte gründliche philosophische Frage. Das kann man jetzt annehmen oder nicht annehmen. Ich finde, es gibt, gerade wenn man das mit Lacan denkt, gute Gründe, Philosophie so von daher kommen zu denken. Wenn wir ihm folgen, und das möchte ich jetzt in dem Zusammenhang, wenn wir ihm folgen, so antwortet Hegel in der Philosophie der Kunst bzw. in dieser kleinen Passage, auf die ich mich beziehe, auf die Frage nach der Situiertheit des Subjekts in der Welt mit einer Theorie des Buchstabens. Und sie antwortet, indem sie das Zentrum von den Rändern her denkt. In Form eines ästhetischen Supplements, das nicht alle der Kunst im weitesten Sinne als Buchstabe oder Einbildungskraft zu verstehen, das nötig ist, um Leben zu produzieren. Ich denke, dass es eben diese negativ fortschreitende Dialektik zwischen System und Grenze, zwischen Einheit und Grenze ist, die Lacan als Philosophie im modernen Sinn, das heißt, wie er immer sagt, seit Descartes eigentlich, also seit der Ankunft des Subjekts, versteht. Als Philosophie, die die Kehrseite der Psychoanalyse ist und die, wie ich hier auch zeigen wollte, Sprachphilosophie, nämlich die Philosophie des Buchstaben als Supplement von Erfahrung ist. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.